Gerade einmal 6 Jahre ist die Seite alt und doch hat Facebook bereits mehr Mitglieder als die USA Einwohner. 400 Millionen Menschen weltweit nutzen derzeit das soziale Netzwerk, Tendenz weiter steigend. Entwickelt wurde Facebook im Frühjahr 2004 an der Harvard University von Studenten für Studenten. Mittlerweile kann sich vom Teenie bis zum Rentner jeder anmelden. Weltweit ist das Netzwerk in mehr als 70 Sprachen nutzbar. Basis von Facebook ist die eigene Profilseite, die jeder Nutzer über sich selber anlegt. Diese Seite ist zum Teil sehr detailliert. Im Extremfall sind Geburtstag, Heimatstadt und Hobbys einsehbar. Dazu kommen Partyfotos und Urlaubsvideos und wer mit wem zusammen ist. Durch Kontaktanfragen, die vom Gegenüber bestätigt werden müssen, entstehen riesige Netzwerke. Da sind die Leute aus dem Büro oder der Uni, alte Schulkameraden oder die frühere Austauschschülerin. Was machen Sie gerade? Welchen Zeitungsartikel halten Sie für empfehlenswert? Welches Video ist witzig? All das und noch viel mehr stellen die Nutzer auf ihre Seite und füttern damit den virtuellen Freundeskreis mit Nachrichten, Wissens- und Bemerkenswertem. Der Umgang von Facebook mit den gewaltigen Datenmengen sorgt immer wieder für Kritik, da diese nicht ausreichend gegen eine schädliche Nutzung gesichert seien. So gibt es Hinweise, dass auch Daten von Leuten gespeichert werden, die gar keine Facebook-Profile haben. Das geschieht, wenn Nutzer ihre persönlichen Adressbücher hochladen, um festzustellen, wer ihrer realen Freunde bereits bei Facebook angemeldet ist.